Egon, ich hab ja nur aus Liebe zu dir, ja nur aus lauter Liebe zu dir, ein Glas zu viel getrunken. Ach Egon, Egon, Egon, Egon, ich bin ja nur aus Liebe zu dir. Ja, nur aus lauter Liebe zu dir. So tief gesunken. Was soll ich machen? Ich weiß, die Leute lachen, doch ich muss immer weinen um einen in meinen. Ich bin am Ende, mir zittern schon die Hände, die Flaschen sprechen Bände, die leer auf meinem Nachttisch. Ach, Egon, Egon, Egon, Egon, ich werde nur aus Liebe zu dir, ja, nur aus lauter Liebe zu dir, nochmal zugrunde gehen. Höchstens mal ne Pfefferminzlikör und ein kleines helles zu, das war doch kein Malheur. Heute geb ich unterm Dutzend Cognacs keine Ruhe und Schuld daran bist du. Mein lieber Egon, ich hab ja nur aus Liebe zu dir, ja nur aus lauter Liebe zu dir, ein Glas zu viel getrunken. Ach Egon, Egon, Egon, Egon, ich bin ja nur aus Liebe zu dir. Ja, nur aus lauter Liebe zu dir. So tief gesunken. Was soll ich machen? Ich weiß, die Leute lachen, doch ich muss immer weinen um einen, ich weine. Ich bin am Ende, mir zittern schon die Hände, die Flaschen sprechen Bände, die leer auf meinem Nachttisch. Ach Egon, Egon, Egon, Egon, ich werde nur aus Liebe zu dir, ja nur aus lauter Liebe zu dir, nochmal zugrunde gehen.